wir konsumieren, konsumieren außer Kontrolle. Die Bombe tickt, wir kotzen durch die Zähne, wenn sie Lärm erstickt. Außer Kontrolle, könnte sich vernichten, unser Last ist mündiger, wirklich ein Gifter. Außer Kontrolle, außer Kontrolle, wir sind außer Kontrolle. Muss man einfach rasten. Außer Kontrolle, die Bombe tickt.